Erster Josef warf sich über seinen Vater. Er weinte und küsste ihn. Zweiter Josef gab den Ärzten einen Befehl. Sie sollten seinen Vater für das Grab vorbereiten. Dritter, das dauerte 40 Tage. Die Ägypter weinten 70 Tage lang um ihn. Vierter, die Zeit der Trauer war vorbei. Josef sprach mit den Dienern vom Pharao. Fünfter, mein Vater wollte ein Versprechen. Ich soll ihn in Kanaan begraben. Ich möchte jetzt dorthin gehen. Sechster, der Pharao antwortete ihm. Geh hin und begrabe deinen Vater. Halte dein Versprechen. Siebter, Josef ging los. Viele wichtige Beamte vom Pharao gingen mit ihm. Achter, auch die Familie von Josef ging mit. Nur die Kinder und Tiere blieben zurück. Neunter, viele Wagen und Reiter begleiteten ihn. Es war eine sehr große Gruppe. Zehnter, sie kamen zum Jordan. Dort weinten sie 7 Tage lang sehr laut. Elfter, die Leute in Kanaan sahen das. Sie nannten den Ort Abel Mitzrayim. Zwölfter, die Söhne von Jakob taten alles genauso. Sie folgten dem Befehl vom Vater. Dreizehnter, sie brachten ihn nach Kanaan. Sie begruben ihn in der Höhle von Machpela. Vierzehnter, Josef kehrte nach Ägypten zurück. Seine Brüder und alle Begleiter gingen mit ihm. Fünfzehnter, die Brüder hatten Angst vor Josef. Vielleicht wollte er sich jetzt rächen. Sechzehnter, sie schickten eine Nachricht an Josef. Sie sprachen über den Wunsch vom Vater. Siebzehnter, bitte vergib deinen Brüdern ihre bösen Taten. Josef weinte, als er das hörte. Achtzehnter, dann kamen seine Brüder selbst. Sie wollten seine Diener sein. Neunzehnter, Josef aber sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich bin nicht Gott. Zwanzigster, ihr wolltet mir Böses tun. Aber Gott hat daraus Gutes gemacht. 21. Habt keine Angst. Ich sorge für euch und eure Kinder. Er tröstete sie. 22. Josef blieb in Ägypten wohnen. Er wurde 110 Jahre alt. 23. Josef sah noch seine Urenkel. Er erlebte viele Kinder in seiner Familie. 24. Josef sagte, ich sterbe bald. Aber Gott bringt euch in das versprochene Land. 25. Josef gab ihnen einen Befehl. Sie sollten seine Knochen später mitnehmen. 26. Josef starb mit 110 Jahren. Sie legten ihn in Ägypten in einen Sarg.